dein Feuer löschen. Und darum lauern sie dir auf. Die einen feiern nur das Gestern und spritzen mit Vergangenheit. Andere meinen, Kohle wird noch besser und sprühen Euros in die Flammen rein. Denn das Wichtigste ist, dass das Feuer nicht aufhört zu brennen. Denn sonst wird es ganz bitterlich kalt. Ja, die Flammen am Herzen, die sind durch nichts zu ersetzen. Darum halt sie am Laufen mit aller Gewalt. Exit aus. Manche wollen keine Experimente, bei Risiko, da haben sie Angst. Sie löschen mit sicherer Rente und verträgen mit der Allianz. Aus einem Schlauch kommt Langeweile, bei denen ist gar nichts mehr los. Aus einem anderen tut es schneien, denn die ersticken die Flammen mit Kot. Wie ein night to the night to the